Kapitel 5. Wie viel ist uns gegeben worden? Nachdem ich glaube, dass es keine Einschränkungen für die Kinder Gottes gibt, erhebt sich die Frage, wie viel ist uns denn schon von Gott gegeben worden? Die Antwort auf diese Frage zu verstehen ist maßgeblich wichtig. Wie ich in meinem Buch über den neuen Bund beschreibe, sind Gottes Fakten besser als Unterstrichverheißungen. Es gibt keine bessere Quelle als die Bibel, um herauszufinden, was uns bereits gegeben wurde. Eine Schriftstelle, die ich besonders liebe und schätze, ist Epheser 1,3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Dieser Vers ist eindeutig in der Vergangenheitsform geschrieben und wir müssen das als gegeben akzeptieren. Wenn wir die grammatische Form dieser Bibelpassage verändern, dann legen wir uns selbst Begrenzungen auf. Uns wird gesagt, dass wir gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung, was eine gewaltige Wahrheit ist, die es anzunehmen gilt. Wenn du zu mir kommst und ich dir alles gebe, was ich habe, und du morgen wiederkommst und um mehr bittest, kann ich das tun? Es ist offensichtlich, dass die Antwort gewiss nicht lautet, da ich dir ja alles, was ich hatte, bereits gestern gegeben habe. Wenn Gott uns wirklich jede geistliche Segnung in den himmlischen Regionen gegeben hat, dann müssen wir, um sie zu erleben, lernen, wie wir sie abrufen, was bestimmt nicht dadurch geschieht, dass wir darum bitten. Das originale griechische Wort für Segen ist ein aus zwei Wörtern zusammengesetztes Wort zu erklären und wohlauf oder erfolgreich zu sein. Schau dir die Schriftstelle nochmals an. Gott hat dich durch das vollendete Werk am Kreuz bereits als wohlauf oder erfolgreich bezeichnet. Wenn wir die Kraft des Wortes Gottes verstehen, dann verstehen wir auch, dass er erschafft, wenn er spricht. Gott hat bereits alles erschaffen, das du brauchst, um wohlauf und erfolgreich zu sein. Du musst nur lernen, mit Gott darin übereinzustimmen, was er bereits über dich ausgerufen und für dich erschaffen hat. Ich glaube, dass du während deiner Reise durch dieses Buch lernen wirst, wie du dein Leben praktisch ohne Einschränkungen leben kannst. Es gibt genug Beweise in der Bibel dafür, dass Gott uns bereits alles, was wir brauchen, gegeben hat. Schau dir diese wunderbare Wahrheit Gottes in 2. Petrus 1,3 an. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend. Lasst uns diesen Vers einmal analysieren, der uns sagt, dass uns alles gegeben wurde. Erstens sagt er, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat. Es gibt absolut keine Einschränkungen seiner göttlichen Kraft. Daher gibt es auch keine Grenzen dafür, was uns gegeben wurde. Zweitens sagt er, dass es uns gegeben wurde. Wieder in der Vergangenheitsform. Wenn du also Gott bittest und darauf wartest, dass er dir Dinge gibt, die du für ein fruchtbares Leben brauchst, dann legst du dir selbst Beschränkungen auf. Drittens, es bezieht sich auf Leben und Wandel in Gottes Furcht. Erlaube mir, die Bedeutung dieser Wahrheit zu erklären. Die Bedeutung ist sehr unmissverständlich, und zwar, dass uns alles gegeben wurde, was wir fürs Leben und einen Wandel in Gottes Furcht brauchen. Der wunderbare Teil liegt in dem Wort, das in der Originalsprache der Bibel für lebendig verwendet wird. Es ist ein ausgesprochen starkes Wort, welches besagt, dass es ein Leben derselben Qualität ist wie das des Gebers. Es bedeutet auch absolute Fülle des Lebens. Ich werde das für dich in einfache Worte kleiden, damit du es erfassen kannst. Der allmächtige Gott selbst hat durch seine eigene göttliche Kraft bereits alles in dich hineingelegt, damit du ein Leben derselben Qualität leben kannst, wie Jesus es tat. Es ist faszinierend, wie viel Gott uns bereits gegeben hat. Ich habe oft Christen getroffen, die Gott bitten, ihnen mehr von seiner Liebe zu geben. Solch ein Gebet ist jedoch unbiblisch und unnötig und zeigt nur, dass wir diese Wahrheiten nicht verstanden haben. Gott muss uns niemals mehr Liebe geben. Wir müssen nur lernen, wie wir in der Liebe wandeln, die er uns bereits gegeben hat, was in meinem Buch Liebe klar erklärt wird. Schau dir die folgende Schriftstelle sorgfältig an, Römer 5,5. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wie viel mehr Liebe möchtest du von Gott, wenn er bereits alle Liebe in dein Herz ausgegossen hat? Die Gemeinde muss lernen, damit aufzuhören, das in der Zukunft zu erwarten, was Gott als bereits geschehen erklärt hat. Du brauchst auch nicht mehr Sieg, da die Bibel uns sagt, dass wir bereits Gottes Sieg haben. Römer 8, 36-37 erklärt. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Der Zusammenhang dieser Bibelstelle ist keine gewaltige Konferenz mit einem gesalbten Gastsprecher oder der perfekten Anbetung. Es geht um ein Leben in Schwierigkeiten und Mühe. Der Apostel Paulus hat immense Verfolgung erlebt, wie er besonders in seinem Brief an die Korinther beschreibt. Er verstand, dass er nicht um den Sieg bitten musste, sondern er ihn einfach durch Glauben das zu nehmen brauchte, was ihm bereits gehörte. Der Sieg wurde uns in Christus bereits gegeben. Es ist Zeit für das Volk Gottes, sich zu erheben und auf die Füße zu stellen, alle Einschränkungen zu widerrufen und abzulehnen, um in ein Leben ohne Begrenzungen einzutreten. Es ist eine gute Gewohnheit, wenn wir dies beständig über unser Leben ausrufen. Wo immer du sein magst, ich ermutige dich, dass du dich jetzt auf die Füße stellst und mit mir deklarierst, ich habe, was Gott sagt, dass ich habe. Ich bin, wer Gott sagt, dass ich bin. Weil mir bereits alles gegeben ist, was ich für ein gottseliges, fruchtbares und siegreiches Leben brauche, weise ich alle Beschränkungen in meinem Leben zurück. Mir fehlt nichts Gutes, weil Christus am Kreuz für alles, das mir gehört, bezahlt hat. Ich nehme es daher im Glauben an. Mit Erben. Christen haben kein Problem damit zu glauben, dass wir ein Erbe haben. Wir haben auch kein Problem, darin übereinzustimmen, dass wir Erben eines zukünftigen Erbes sind, nämlich dem Himmel. Das sind gewaltige Wahrheiten, aber unser Erbe beinhaltet mehr als nur das. Erlaube dem folgenden Vers einmal, in dein Herz einzudringen. Römer 8,17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Ich möchte die Betonung nicht so sehr auf die Tatsache legen, dass wir Erben sind, sondern dass wir Miterben sind. Jesus wurde zu unserem Bruder, wie uns die Bibel deutlich in Römer 8,28 sagt. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Nachdem Jesus unser Bruder ist, teilen wir das Erbe mit ihm, das ist die Bedeutung von Miterbe. In Wahrheit ist es ganz einfach. Wir müssen uns nur selbst fragen, was gehört Jesus, wenn es seins ist, dann haben wir ein legales Recht darauf, es auch als unser Erbe zu beanspruchen. Paulus betont diesen Punkt in Galater 3,29, wenn er sagt: Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Auch hier wird uns gesagt, dass wir wegen Christus zu Erben geworden sind. Lass uns anschauen, welches die Segnungen waren, die Gott dem Abraham gegeben hat, damit wir verstehen, was unser rechtliches Erbe ist. In 1. Mose 24,1 steht: Und Abraham war alt und recht betagt, und der Herr hatte Abraham gesegnet in allem. Ich glaube, dass die Bibel absolut wahrhaftig ist, und nehme sie als Tatsache hin. Uns wird gesagt, dass Gott Abraham in allen Dingen gesegnet hatte, das bedeutet, dass kein Bereich seines Lebens davon ausgeklammert war. Er war siegreich über seine Feinde, Gott hat ihn sogar verteidigt, wenn er es vermasselt hat, er war unglaublich wohlhabend und er hatte fruchtbare Kinder. Alle diese seine Segnungen gehören auch uns. Ich glaube, dass ich dir in diesem Kapitel klar gezeigt habe, dass das, was uns gegeben wurde, alles ist, was wir brauchen. Jesus muss unser Vorbild sein, dem wir folgen, da wir Miterben mit ihm sind. Ich möchte, dass du mir in Gedanken folgst, wenn du dein Leben betrachtest und Mangel in verschiedenen Bereichen siehst, dann frag dich nicht, wie du es anstellen kannst, dass Gott dir die Dinge gibt, die du brauchst. Ändere statt des Sehens deine Einstellung und frage dich selbst, gehört das, was ich brauche, auch Jesus, wenn dem so ist, dann gehört es auch dir. Hat Jesus volle Autorität, wenn dem so ist, dann habe ich sie auch. Matthäus 28,18 sagt uns: Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Da wir Miterben Christi sind, sind wir auch derselben Autorität teilhaftig wie er. Jesus sagte nicht, dass er nur teilweise Autorität besitzt, sondern alle Autorität. Das ist ein ganz wunderbarer Beweis dafür, dass es auch für unser Leben keine Einschränkungen gibt, da auch wir alle Autorität haben. Wie sehr sehnt mein Herz sich danach, dass das Volk Gottes aufsteht, alle Begrenzungen auf seinem Leben abschüttelt und beginnt, ein Leben ohne Einschränkungen zu leben. Mit der Frage, wie viel ist uns gegeben worden, kommt eine andere, ebenso wichtige Frage, die lautet: Wie viel ist uns genommen worden? Uns wurde so ein erstaunliches Erbe geschenkt und vielen Menschen wurde geraubt, was eigentlich ihnen gehörte. Es war nicht der Teufel, der es ihnen stahl, es war Religion, das Gesetz und Unglaube. Beraubt zu werden ist absolute Ungerechtigkeit, und doch wurde Gottes Volk bestohlen, und es ist traurig, dass wir das so lange hingenommen haben. Es ist Zeit, aufzustehen und kühn zu beanspruchen, was unser legales Recht ist. Nicht nur wir leiden darunter, beraubt worden zu sein, sondern eine sterbende Welt um uns herum leidet genauso darunter. Sie müssen uns so sehr dabei beobachten können, wie wir in Herrlichkeit, Kraft und Autorität leben, dass auch sie zu Christus gezogen werden. Die Schrift sagt in Sprüche 13,22, dass der Reichtum der Sünder uns gehört. Was ein guter Mensch hinterlässt, geht über auf Kindeskinder, das Vermögen des Sünders aber wird für den Gerechten aufbewahrt. Warum haben wir, die Heiligen, so viel Reichtum in die Hände der Sünder fallen lassen, die ihn nur für egoistische und oft zerstörerische Dinge verwenden? Wir wurden der Gesundheit, des Reichtums, Friedens, Sieges und so weiter beraubt. Ich kann mich klar daran erinnern, wie Jesus eines Tages in meiner Zeit mit ihm sagte: Sohn, wenn es nicht Teil des neuen Bundes und des vollbrachten Werkes am Kreuz ist, lehne es ab, nimm es nicht an. Dann erklärte er mir, dass Krankheit nicht Teil des neuen Bundes ist, noch sind es Armut, Niederlage, emotionale Unbeständigkeit und so weiter. Ich sprang vom Sessel auf, stellte mich fest auf die Füße und schrie aus voller Kehle: Ich weise alles zurück, das nicht Teil des neuen Bundes ist. Ich verweigere Armut, Krankheit. Ich erinnere mich, dass, als ich zuletzt eine Krippe anrollen fühlte, ich aufsprang und rief: Ich weise dich ab. Du bist nicht Teil des neuen Bundes. Sofort verließ sie mich. Wir müssen lernen, Dinge nicht anzunehmen, die nicht in unser Leben gehören.